Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns brachte die nepalesische Zeitung Arpan mit dem Sonnenporträt von Genossen Kim Jong-il sein unvergängliches klassisches Werk »Der Sozialismus – Das Leben unseres Volkes« in vollem Wortlaut.